Telekom-Fernsprecher Ohlauer Straße 43 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein weißes Poloshirt, das hier unten unterhalb des Fernsprechers auf der Ablage sauber drapiert ist, sowie eine schwarze, ich würde sagen Damenhose, die auf dem Pflaster liegt. Und außerdem gehört zu meiner Ausstattung ein buntes Schild mit der Aufschrift Sing, was dir gefällt, Kindertag im Euro Straßenstudio. Ansonsten hier außer dieser neuen Bekleidungssammelstelle keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.